SWR 2 Hörspiel am Sonntag. In Deutschland gibt es wieder Wölfe. Das letzte Wolfsmonitoring des Bundesamts für Naturschutz gibt 600 Tiere an. Ob sie ein Segen oder doch eher ein Fluch sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Der Autor Holger Böhme hat sich des Themas in seinem tragikomischen Radiomonolog Dieter und der Wolf angenommen. Wobei es eigentlich mehr um ein einsam gewordenes Leben geht, um das von Dieter nämlich. Der ist ehemaliger Revierförster, also immerhin ein Mann vom Fach, und spricht sich unumwunden für die gezielte Entnahme aus, so heißt im Jägerlatein der Abschuss. Und als das Dorf von ihm verlangt, den Dorf, der sich in der Nähe angesiedelt hat, abzuschießen, und zwar ohne Genehmigung, zögert Dieter nicht, zur Waffe zu greifen. Beziehungsweise doch. Zwar ist die Vorstellung, einmal der Held des Dorfes und nicht der verschrobene Außenseiter zu sein, eine starke Verlockung, doch ausgerechnet die Marianne ergreift für den Wolf Partei. Und für die Marianne hat sich Dieter schon interessiert, als sie zusammen eingeschult wurden. Hören Sie nun Jörg Schüttauf als Dieter. Hören Sie das? Hören Sie mal drauf. Ganz genau. Das ist der Wolf. Also, nee, das bin ich. Ja. Der Wolf, das bin ich. Der Dieter. Das nicht. Das bin ich. Das ist er. Dieter und der Wolf. Hörspiel von Holger Böhme. Gleich geht es los. Gleich geht hier schwer was los. Der Wolf heult und schon... Habe ich nicht gesagt. Klappt jedes Mal. Herrlich, ja? Das ist die Gisela. Kann ich sehen auf dem Telefon. Display meine ich, also. Vorsprung durch Technik. Moment noch. Nee, sonst denkt sie, ich habe nichts zu tun. Gut. Gisela. Ja, hab alles im Griff. Aber ja. Ja, Gisela, wenn ich's dir sage, die neue Revierförsterin ist drin. Ja, klar. Und der Klaus, ja, hat sie reingehen sehen. Nee, das glaube ich nicht. Also, nein. Nee. Wenn sie doch noch kommt, muss sie ja über die B6 und dann sitzt der Jens in der Ulme. Und wenn sie über den Hofbusch fährt, sitzt der Manfred unter der Brücke. Ja, na, was denkst denn du? Ist alles vorbereitet, ja, Gisela? Ist alles gut, ja? Wir sehen uns bei der Abschussfeier. Genau. Wiederhören. Ja. Abschussfeier. Da freut ihr euch nun drauf. Ja? Mal sehen, ob euch nachher zum Feiern zumute ist, wenn ihr den Schuss gehört habt. So, das war die Gisela. Die Gisela ist, ist eben die Gisela. Und die Gisela ist ja die beste Freundin von der Marianne. Und die Marianne ist die Frau vom Herbert. Also war, weil Herbert ist gestorben. Für mich ist ja die Marianne, also theoretisch natürlich nur, ja, eben die Marianne. Ja. Hat ja jeder im Leben eine Marianne, die er nicht hat, dementsprechend. Ja. Anonym, Daluweit, wer? Ach, Manfred, ja. Hab ich gehört. Mach dir keinen Kopf. Ja, ist alles auf Plan. Ja, ich kann's auch nicht ändern. Alles gut, ja. Bis dann, ja. Hier, Manfred, ihr könnt hier jetzt nicht ständig anrufen. Das geht nicht. Ihr vergraut mir doch das Tier. Ja, nun genau. Ja, bis dann, genau. Abschussfeier. Meine Rede, ja. Tschüss. Wieder Abschussfeier. Jetzt fehlt bloß noch der Reinhard. Obwohl, Der hat es vielleicht nicht gehört, weil der guckt immer Fernsehen mit dem Kopfhörer. Und die Ramona auch mit dem Kopfhörer. Aber auf dem anderen Fernseher. Manchmal, wenn ich meine Runde mache über den Hofbusch, da sehe ich die immer sitzen in ihrem Wintergarten. Ja. Jeder vor seinem Fernseher, blaues Licht, Totenstille, Kopfhörer. Ja, zwei Kosmonauten im Aquarium. Das ist relativ interessant. Ja, was habe ich gesagt? So ein Dorf ist wie ein Uhrwerk. Man muss nur am richtigen Rädchen drehen und schon klingelt's. Nee, das ist nicht der Rainer, das ist die Marianne. Ich gehe da jetzt nicht ran, weil um zu wissen, was die Marianne mir sagen will, muss ich nicht mit der Marianne reden. Aufgelegt? Ja, die gibt ein bisschen schneller auf, die Gute. Ne? Ja, egal. Also, zurück zu mir. Ich heiße Dieter, habe ich schon gesagt. Bin 59 Jahre alt, habe ich noch nicht gesagt, aber das ändert sich auch jedes Jahr. Und ich bin hier der Revierförster. Das heißt, um genau zu sein, ich war's. Bis vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hat mir die Forstbehörde den Vorruhestand nahegelegt. Sehr nahe. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass ich... Ja, gut, vielleicht auch nicht, das kann sein, aber muss aber nicht. Also, das ist nur eine Vermutung. Fakt ist, dass ich mich von Anfang an für den gezielten Abschuss von Canis Lupus eingesetzt habe, also dem Wolf. Ich habe immer gesagt, Leute, dort, wo der Wolf auftaucht, entsteht ein solcher Stress für Rehe und Dammwild. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja? Entweder Reh oder Wolf, ja? Ich meine, der Hase weiß ich zu helfen, aber Rehe... Dammwild und Schweine sind Mode. Ja? Das Reh kann sich nicht schützen. Dafür sind wir ja da. Ja? Wer Pflege sagt, muss auch Hege sagen. Das ist mein Standpunkt. Und der steht fest. Ja. Vielleicht hat das ja dann zu der Nahelegung geführt. Ne? Vorruhestandstechnisch meine ich jetzt. Ja? Wäre möglich, ist aber nicht sicher. Im Dorf nennen sie mich... den Russen. Die denken, ich weiß das nicht. Aber ich weiß es. Warum ich die Menschen, ja, oder sagen wir nicht gleich Menschen, also sagen wir Leute. Das ist auch relativ interessant, ja. Also wenn du jetzt so einen triffst, ist das meistens ein Mensch. Aber in der Gruppe so, im Rudel, also in der Horde, sagt man dann eher die Leute. Ja. Das ist relativ interessant. Ja, aber es geht hier ja auch gar nicht um mich, es geht um den Wolf. Obwohl, also bei genauerer Betrachtung geht es hier gar nicht um den Wolf, es geht um das Dorf. Ja? Und darum, was hier so passiert. Ja? Nämlich nichts. Ja? Um genau zu sein, gar nichts. Weil wir denen egal sind, also denen da in der Verwaltung. Ja? Eigentlich wollte ich sagen Regierung, aber wir haben gar keine Regierung. Wir werden nicht regiert, wir werden verwaltet. Das ist es. Ja? Verwaltet werden wir, wie beschriebenes Papier. Bei manchen steht gar nichts drauf, egal, abgeheftet, Deckel drauf. Ja, ja, was haben wir denn hier? Ich sage Ihnen, was wir hier haben. Ja? Eine Bustasche. Vermutlich mit EU-Geldern gebaut. Ja? Kneipe zu, andere Kneipe, Willis Eck schon lange zu, Konsum zu, Arzt tot. Neulich haben 2 Idioten den Gunnar, seine Katze, überfahren. So BMW, ist klar, ja. Da hat er die Polizei gerufen, die haben zuerst gesagt, eine Dreiviertelstunde. Und nachher haben sie angerufen und gesagt, das wird die Woche nichts mehr. Das wird die Woche nichts mehr. Das sagt die Polizei. Ei, das muss man sich mal vorstellen. Na? Früher kam donnerstags Bofrost, lohnt sich nicht, sagt er jetzt und bleibt weg. Ja? Wenn du die Zeitung aufschlägst, Sachsen, sticke da. Deutschland, Exportweltmeister. Firmen suchen händeringend. Die Juden haben sich mit den Arabern in den Haaren. Ja? Schäuble muss Gummis um die Sparbücher machen, sonst fallen die Nullen raus. Und hier? Bustasche. Bustasche. Ja. Der Witz ist, es kommt gar kein Bus mehr. Der Einzige, der hierher kommt, ist der Wolf. Ja. Der Wolf. Ja. Vor 3 Jahren ist meine Mutter gestorben. Hier in ihrem Bett. Ich bin hier geboren. Meine Mutter ist hier gestorben. Also wenn einer sagen kann, er ist von hier, dann ich, hä? Steißlage. War ich. An dir wäre ich fast verreckt, hat sie immer gesagt. Da ist sogar noch Blut auf der Matratze. Sieht aus wie Rost, ist aber Blut. Ja, so war das. Zurück zu mir. Ich heiße Dieter, bin 59 Jahre alt und entnehme in einer Stunde, das heißt in 48 Minuten, entnehme ich den Wolf. Entnahme, das ist Beamtendeutsch und heißt schießen. Und die Marianne ist dagegen. Das hat sie mir selbst gesagt, ja. Mit Tierliebe hat das nichts zu tun, sondern vielmehr die Marianne macht sich einfach Sorgen, schätze ich mal. Immerhin ist es ganz klar illegal, was ich hier mache, ist ganz klar. Die sieht mich schon im Knast oder Geldstrafe, und zwar hab ich, oder beides. Ja, und das ist der Wolf nicht wert, meint sie. Ja, aber ich rede und rede. Das sind die Gefühle. Ja. Der neue Revierförster, ja, der neue, ist eine Frau. 36, halblange braune Haare, wohnt in der Stadt, interessiert sich für Theater, Ökologie, macht Yoga, schätze ich mal. Und ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich lese mal was vor. Hier. Wölfe sind fantastische Beutegreifer, die ganze Ökosysteme heilen und wiederherstellen können. Es wird Zeit, Wölfe mit ganzem Herzen wieder in Deutschland zu begrüßen, schreibt der Wolfschutzverband. Hier, so, schwarz auf weiß, Broschüre, Hochglanz, kostenlos, klar. Ja. Theoretisch haben die recht. Theoretisch kannst du aber auch mit einer Sense Wasser schneiden. Und die meisten von denen wohnen in der Stadt, fahren Straßenbahn und gucken Tierfilme. Als wir hier den ersten Wolfsriss hatten, im Nachbardorf, beim Kumke Thomas, 3 Schafe tot, gerissen, zerfetzt, also 2,5, eins hat überlebt, war aber ziemlich angefressen. Da hat das Dorf um ein Gespräch gebeten, also der Herbert. Da kamen die angefahren mit dem Mercedes Vito, haben Schautafeln aufgestellt im Gemeindesaal, Vorträge gehalten, mit dem Laserpointer hier rumgekugelt. Ja? Und am Ende war rauszuhören, dass der Krümke selber schuld war, weil der Elektrozaun, also der war zwar da, aber nicht elektrisch oder nicht elektrisch genug. Also die waren höflich, ja? Wollen wir mal nicht sagen, haben sich auch in aller Ruhe anbrüllen lassen. Aber am Ende kam raus, ihr haltet den Mund und nehmt das Geld, solche wie euch gibt's viele, aber der Wolf ist selten. Ja, so kann man doch mit den Leuten hier nicht umgehen. Ja? Das wird nicht. Da muss sich keiner wundern, wenn dann nur bei der Wahl hier, das ist dann folgerichtig. Ja? Das ist eine AK-47, eine Kalaschnikow vom Allerfeinsten. Die stand im Wald 1990. Und damit entnehme ich den Wolf in 33 Minuten. Ich könnte auch mein Jagdgewehr nehmen, mache ich aber nicht. Ein Wahnsinn, ne? 1990, ja? An einen Baum gelehnt. Die Russen waren weg, die hier stand da. Unten im Salzenforst, wo die Russenkasernen waren und der Schießplatz. Geh da nicht hin, hat meine Mutter immer gesagt. Sonst war es ihr egal, was ich mache, aber da wurde sie ungemütlich. Ja? Ja, es ist alles ein Wahnsinn. Abgründe, Abgründe, Abgründe. Weitermachen. So, und deshalb ziehe ich jetzt mein Hemd aus und wickle es um das Gewehr. Und ich sage Ihnen auch warum. Das mache ich nämlich nicht aus Jux und Tollerei. Der Wolf riecht etwa 1000-mal besser als wir. Also kann riechen. Ja? Ich spreche vom Geruchssinn, nicht hier, wie er selber riecht. Obwohl, das ist auch relativ interessant. Für uns stinken ja Tiere. Also ich als Förster habe das relativ gern. Aber wenn Sie mal so an einem alten Eber schnüffeln, oder Sie nehmen sich mal einen Dachs, so frisch aus dem Bau, und halten ihn sich unter die Nase. Das ist schon streng. Ja? Bloß, wir sind uns oft gar nicht bewusst, dass das andersrum noch viel schlimmer ist. Ja? Es ist uns relativ unbewusst, dass wir jetzt nasenseitig, also ich meine geruchssinntechnisch beispielsweise, für einen Wolf oder von mir aus auch nur ein Waschbär, stinken wie die Hölle. Ja? Und wir stinken umso mehr, je sauberer wir sind. Durch die ganze Chemie hier. Ja? Coco Chagall oder hier Yves Laronge. Ja? Aber für einen Wolf oder selbst einen alten Keiler ist das ein infernalischer Gestank. Wenn jetzt eine Frau zum Beispiel, die so ein Parfüm auf der Haut hat, am Ohrläppchen zum Beispiel oder von mir aus im Nacken, ja. Also wenn die jetzt zum Beispiel in den Wald ginge, über eine Waldlichtung oder durch einen Hochwald, Stämme stehen wie Säulen, so Nebel dazwischen. Und dann eine Frau, die riecht, also so, ja, sind alle weg, alle weg, ne? Selbst das älteste und faulste Wildschwein ergreift sofort die Flucht, sofort. Ja. Also die neue Revierförsterin, das ist ja nun eine Frau, ja, die geht mit offenen Haaren frisch gewaschen durch den Forst. Ja, ich hab's gesehen. Gewehr über der Schulter, Haare fliegen, hier Schwarzkopf. Ja. Die kommt nicht zum Schuss, niemals. Und nun mein Verdacht, das ist Absicht. Die will gar nicht zum Schuss kommen. Tiere sehen ja, der Keiler im Unterholz, Hirsche im Abendrot, aber schießen, Entnahme. Hege? Nein. Pflege ja, Hege nein. Und das ist das neue Verständnis von... Warte mal. Was? Schon wieder die Marianne. Hartnäckig die Gute diesmal. Nee, Marianne, ich kann jetzt nicht mit dir sprechen. Ich muss mich konzentrieren. Außerdem habe ich dir bereits umfassend erläutert, dass ich gelegentlich zoologische und gesellschaftliche Notwendigkeiten kreuzen beziehungsweise hier kollidieren. Aufgelegt. Ja. Und da hat sie gesagt, ich würde überhaupt nichts begreifen. Und nur Unsinn reden und ein Blödmann sein. Also dafür, dass wir fast 30 Jahre so gut wie nicht miteinander geredet haben, war das schon fast intim. Armer Herbert. Sechs Wochen ist das jetzt her. Das mit dem Herbert. Nee, sieben. Vor 7 Wochen ist der Herbert, das ist unfassbar. Einfach so. Ne? Das hätte ihm keiner zugetraut. Wir kommen aus der Gemeindeversammlung, die vom Wolfsmanagement und der mit der Brille vom Umweltamt fahren gerade weg, hier mit dem Mercedes-Vito. Herbert droht ihn noch mit der Faust, greift sich ans Herz. Die andere Hand greift noch im Gartenzaun vom Bodo. Herbert schaut in die Runde, irgendwie erstaunt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Zaun bricht. Herbert fällt, im Hintergrund Bodo mit Gartenschlauch, völlig überfordert. Das ganze Dorf stand unter Schock. Und Marianne, die ist richtig aufgebläht. Das nehmen mir viele übel. Ich auch. Ich meine, was in den eigenen vier Wänden vor sich geht, das geht niemandem was an. Und was im eigenen Herzen ist, auch nicht. Aber das zu zeigen, also hier, offenkundig, ja, aufzublühen, das, hier, ich lese noch was vor. Vom Wolf geht keinerlei Gefahr für Menschen aus, da der Mensch nicht in das Beutespektrum des Wolfes passt. Ja, das weiß ich selbst. Aber ein Mensch muss nicht vom Wolf gefressen werden, um zu sterben. Ein Mensch kann auch von den Sorgen gefressen werden, die der Wolf mit sich bringt. So sieht's doch aus. Aber das interessiert die ja wieder mal nicht, ja? Da wird ständig auf die DDR geschimpft, dass nichts klappte. Ja, was ist denn heute? Was klappt denn heute? Ja? Nichts klappt. Für den Wolf klappt's, ja? Aber für uns doch nicht, ja? Da haben wir drüben in Rittdorf angefragt, ob man nicht so eine Art Gemeindeschwester, also eine Stelle einrichten könnte, die mit dem Moped rumfährt und sich das Gejammer der alten Leute wenigstens mal anhört, ja? Da ging kein Weg rein, ja? Aber kaum war der Wolf da, da haben die ein Wolfsmanagement-Center hier gebaut mit Sanitärtrakt. Da hocken 3 Mädels, gucken durch die Brille, verteilen Broschüren mit Wolfswelpen und quatschen blöde, ja? Die eine hat in London studiert, ja? Das schafft doch kein Vertrauen. Ach. Ich brauche jetzt noch etwas Zeit für die Vorbereitungen. Aber die haben wir. Boris kommt erst um 10. Ja, ich habe ihn Boris genannt, den Wolf. Warum Boris, weiß ich selbst nicht. Im Dorf sagen sie nur der Wolf, aber die sehen ihn ja auch nicht so oft wie ich. Ja? Die haben ihn eigentlich nur einmal gesehen. Einmal die Gisela, als sie mit dem Hund war, drüben am Anger. Da stand er plötzlich am Waldrand. Gisela hat sich so erschrocken, die hat gleich Gürtelrose gekriegt. Das ist herrlich. Nur der Hund hat es nicht mitbekommen. Ja, und einmal der alte Greibisch beim Autowaschen hinter der Scheune. Also zwei Sichtungen, ja, zwei. Greibisch liest zwar Bildzeitung mit der Lupe, aber Sichtung. Ich sehe ihn jeden Abend. Fast. Immer um 10. Tiere sind pünktlich. Tiere haben ja eine innere Uhr, die geht sehr genau. Sagt man ja auch, Gewohnheitstier, daher kommt das. Als Zoologe betrachte ich ja den Menschen auch von seiner tierischen Seite. Also ich will nicht sagen, dass der Mensch ein Tier ist, das nicht. Aber er hat tierische Wurzeln, ne? Eindeutig. Also selbst wenn man jetzt sagt, ich bin modern, ich habe Niveau, ich gehe durch den Wald wie über einen Laufsteg, meine frisch gewaschenen Haare fliegen, selbst dann muss man zugeben, dass das Haare sind oben auf dem Kopf und dass die nicht zum Waschen und Duften da sind, sondern ursprünglich zu einem Fell gehörten. Ja, ursprünglich hatte der Mensch eine geschlossene Felldecke. Und das ist nur ein Hinweis auf diese tierischen Wurzeln. Nur einer. Da gibt es noch andere, aber ganz andere, ja. Gut, gibt auch Unterschiede zwischen Tier und Mensch. Die gibt es. Zum Beispiel, naja, die ganze Brunftzeit, ne? Nur der Mensch hat das ganze Jahr Brunft. Der Mensch lebt in ständiger Brunft. Das ist einmalig. Das könnten Tiere sich gar nicht leisten. Ausgeschlossen. Ständig diese Aufregung, dieses durch den Wald rennen, ja, röhren, balzen. Wann wollen sie denn da noch Futter suchen? Nein, nein, nein. Tiere sind nicht so. Also, was das betrifft, ja. Sind Tiere weniger tierisch als wir. Aber nicht das Thema, ist klar. Ne? Ja. Also, das ist jetzt keine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis. Das ist die Meinung eines alten Försters. Ja? Eines alten ehemaligen Försters. Eines alten ehemaligen einsamen Försters. Der hier am Rande des Dorfes sitzt, im Haus seiner toten Mutter. Zwischen den Geweihen von Tieren, die er mal totgeschossen hat. Und dessen bester Freund, der nebenbei auch sein einziger Freund war, tot umgefallen ist. Der redet und redet und redet, weil er Angst hat, weil er gleich eine kriminelle Handlung begeht. Also begehen muss, weil die Vollidioten da oben uns für Vollidioten halten. So. Ich würde gern wissen, wer mein Vater war. Aber, ich weiß es nicht, ja. Woher weiß ich, dass Vati mein Vati ist? Weil Mutti es mir gesagt hat. Bloß eben, wenn sie schweigt und dann wegstirbt. Und ja, dann stehst du eines Tages am Fenster und wartest auf den Wolf. Andererseits könnte ich nie in der Stadt leben. In der Stadt wirken die Leute wie besessen, bloß wovon? Ne? Wovon besessen? Von sich selbst. Ne? Schlimm. Hier im Dorf ist das Leben auch nicht leicht. Aber wenigstens ist es bekannt, den anderen meine ich. Ja? Also nicht anonym. Stadt ist Gleichgültigkeit, Dorf ist Wissen. Ja? Und außerdem aus zoologischer Sicht. Also, wir sind ja nun mal Primaten, ne? Primaten, so. Und Primaten leben normalerweise in kleinen Gruppen, ne? Familienverbänden, mit einem sehr komplexen, also von außen schwer zu durchschauenden, vieles verstehe ich ja selber nicht, aber kurz, das ist ein ganzes Geflecht von allem Möglichen, so Erinnerungen, gegenseitige Gefallen, geborgte Rasenmäher, das verbindet, ne? Und so wie die Menschen in der Stadt zusammenleben, das verbindet nicht. Das ist keine artgerechte Haltung, das ist Menschenquälerei. Und in der Schule geht das schon los. Man kann jungen Primaten nicht 6, 7, 8 Stunden, die kann man nicht stillsitzen lassen mit angewinkelten Knien. Tierquälerei nenne ich sowas. Wenn ich ein Kind hätte, einen Sohn oder ja, von mir aus ein Mädchen, ich würde das nicht zulassen. Hm? Meine Schule war der Wald, die Tiere, die Bäume, das Licht. Also nicht nur, es gab auch eine normale Schule. In die sind wir alle gegangen. Wir haben hier alle dieselbe Schule durchgemacht. Der Herbert, die Marianne, der Lutz, der Gunnar, der ist schon tot. Also wir haben alle dieselben Lehrer gehabt. Herrn Wetzelt, die Frau Tierfelder, die hat noch gehauen mit der flachen Hand, zack, ganz schnell. Der alte Felske, Geschichte, der schlief immer ein, mitten im 30-jährigen Krieg, plötzlich. Bei dem habe ich viel gelernt. Viel gelernt. Und auch das verbindet. Ja, auch das verbindet die Menschen in unserem Dorf und schafft Zusammenhalt. Ja. Ich war trotzdem am liebsten im Wald. Das hing auch damit zusammen, dass ich als Kind, sagen wir mal so, ich war ganz gern für mich. Ja. Das ergab sich auch so irgendwie, ja, wir sind hier das letzte Haus. So, Vater hatte ich nicht. Meine Mutter arbeitete in Schichten, war viel müde, wie gesagt. Vater war nicht. Mutter, ich will auch einen Vater, der Kunze Dietmar hat schon den vierten und geh in den Wald. Ja, na, und dann kommt hinzu, dass meine Mutter ja nicht von hier war, sondern von dort. Wobei ich Ihnen nicht sagen kann, wo das dort ist, beziehungsweise war, weil darüber hat sie nie gesprochen, nie. Also mit keinem und mir auch nicht. Das hing irgendwie mit dem Krieg zusammen, also damit, dass da verloren ging. Und im Zuge dessen war meine Mutter dann plötzlich hier, allein, mit 15. Also ich bin von hier, meine Mutter war es nicht. Und da sind die Leute hier doch empfindlich, was das betrifft. Da reagieren sie dann doch sehr sensibel. Und diese Sensibilität hat sich dann auch auf mich übertragen, ja? Logisch. So, und weil wir nun schon mal dabei sind, ich war nicht nur gern im Wald, ich war auch in der Partei. Ich war Genosse. Also nicht so gern wie im Wald, aber auch, ja, war so. Hm? Anders wäre es auch nicht gegangen. Anders hätte ich den Posten als Revierförster gar nicht bekommen. Ja? Ohne dem ging da nichts, das ist klar. Das ist so, also, das war so. Ja? Wobei ich sagen muss, Wald und Kommunismus, das geht nicht zusammen, das wird nichts. Also wünschen kann man sich ja viel, aber also wenn die Natur kommunistisch wäre, dann wäre sie keine Natur. Ne? Natur ist dann doch eher kapitalistisch. Fressen und gefressen. Hören Sie das? Hören Sie das? Vielleicht spürt er was. Normalerweise meiden Wölfe menschliche Siedlungen. Boris nicht. Völlig untypisches Verhalten. Es sei denn, das Tier wird konditioniert. Konditionieren, sagt man. Gemeint ist regelmäßig füttern und so an den Ort gewöhnen. Ne? Ja, bloß, wer sollte sowas machen? Und warum? Warum sollte einer einen Wolf konditionieren? Das war nicht meine Idee, das mit der Partei. Also das war die Idee des Dorfes. Ich war nicht dafür und meine Mutter war dagegen. Aber wie? Als ich sagte, ich will Förster studieren, da war sie dafür. Da hat sie gesagt, mach das. Tiere sind besser als Menschen. Tiere kann man schießen. Aber Partei, da wurde sie fuchsteufelswild. Zuerst kam Herbert, geh in die Partei, du bist einer von uns oder willst du, dass sie einen Fremden schicken, aus der Stadt womöglich? Ja, und dann, ein paar Tage drauf, ich bin unten im Dorf, kommt plötzlich der alte Greibisch auf mich zu, starrt mich an und sagt, und? Sagt Greibisch, ne? Zu mir. Und? Greibisch hat mir mal als Kind einen Fußtritt gegeben, das war bis dahin der einzige soziale Kontakt. Und auf einmal so ein Gespräch, ja? Auf Augenhöhe. Plötzlich war ich wieder im Dorf. Ich, der Bastard, der mit ohne Vater, ja, der Russe. Ich bin ja mit der Marianne in die Schule gegangen. Das ist so von Anfang an. Und am ersten Schultag war sie meine Banknachbarin und hat mir ihren Bleistift geschenkt und ich ihr meinen. Ja. Am zweiten Tag haben sie uns dann schon auseinandergesetzt. Ne. Hätte uns das Dorf damals nicht auseinandergesetzt, dann Vor 3 Wochen, da stand die Marianne plötzlich am Gartenzaun, also in meinem. Ich habe noch überlegt, sie reinzubitten, aber Bulus fuhr gerade mit dem Moped vorbei, also das geht nicht. Das wäre auf die Marianne zurückgefallen, das ist klar. Ne? Ich also raus und sage, hoi, Marianne. Sie sagt, Tag Dieter. Und dann nichts, ne? Schweigen, Stille. Also das war schon merkwürdig, sage ich mal, dieses Schweigen, ne? Dieses vorsätzliche Schweigen am Gartenzaun. Und da habe ich ihr von Boris erzählt, dass er vermutlich aus Polen stammt, Geschwister hat, eine Familie halt, mit allem, was dazugehört, so Heckmeck-Familie eben, und dass er dann auf eigene Faust losgezogen ist, gelaufen und gelaufen und gelaufen und auf der Suche nach etwas oder nach jemandem. Und plötzlich unterbricht mich die Marianne und fragt, wo ich diesen Boris denn herkenne. Da hatte die Marianne die ganze Zeit geglaubt, ich rede von einem Kumpel. Die dachte wirklich, der Boris ist ein Mensch. Oh Gott, nee, mein Mariannchen. Ich habe sie dann aufgeklärt, dass ich von dem Wolf spreche, also zoologisch sozusagen. Ja, und da hat sie nichts mehr gesagt und ist gegangen. Ziemlich plötzlich dann sogar, also... Ja, war ja peinlich, ist klar. Ne? Ja. Die Gisela. Gisela? Was, ob ich ein paar Eier brauche? Nee, hab ich da, meine Güte. Ist alles gut. Vielen Dank. Nee, nein, keine Angst. Der kommt, na, aua. Ja, bald ist alles vorbei. Nur klar. Ja? Bis nachher dann. Tschüss. Tschüss. Ach, die Gisela. Ja, so richtig Action. Ja? Also so viel, wie die jetzt hier alle anrufen und dergleichen tun, so viel haben die sich in den letzten Jahrzehnten nicht um mich gekümmert. Ja? Das letzte Mal, dass sich das Dorf so um mich bemüht hat, war 1990. Ja, 90. Ja? Da hatte einer rote Sau an meine Schuppenwand gesprüht. Das war auch das letzte Mal, dass ich meine Mutter habe lachen sehen. Ja. An dem Abend übrigens, also, ich meine, an dem Abend nach Mariannes kleiner Blamage am Gartenzaun, klingelte noch das Telefon. Ziemlich spät sogar. Ich war schon im Schlafanzug, es klingelt. Ja. Ich sehe Herberts Nummer, was ja nun Mariannes Nummer ist, weil Herbert ist ja nur tot. Und ich nehme ab. Und da sagt, da ruft die Marianne am anderen Ende, wenn du das tust, bist du auch nicht besser als der Herbert. Ja? Und legt auf. Ja, was sagt man dazu? Ne? Das tust. Was tust? Ja? Den Wolf schießen oder wie oder was? Ja? Frauen. Also, die Marianne... Die ist mir der liebste Mensch überhaupt, das ist Fakt. Ja? Aber von der Bedeutung der Hege für die Pflege, ja, hat sie keine Ahnung, aber keine. Ja, ja, Marianne, das tust. Naja. Als wir 16 waren, nee, 17, ja, ist egal, also ich war 16, da, ja, oder anders, da gibt es bei uns im Wald so eine alte Tongrube. Und da war ich mal dran. Und nackt, ja, muss man dazu sagen. Alleine natürlich nur. Und eines Tages komme ich dahin, ziehe mich aus, springe ins Wasser. Und wie ich wieder auftauche, da schwimmt die Marianne vor mir. Ja, also auch so wie ich. Nun ist es ja so... Mit 16 oder 17, da schämt man sich ja außerdem noch dafür, dass man sich schämt. Ja? Doppelt sozusagen. Ja gut, das Wasser war warm. Aber irgendwann muss man ja trotzdem raus. Und dann haben wir dann auch gemacht. Hat natürlich jeder geguckt, dass er nicht guckt. Stattdessen wurde geredet wie verrückt, weil Schweigen wäre ja... Ja, und dann... das ist komisch. Also wirklich, es ist komisch. Es gibt Ereignisse, die werden erst in Erinnerung schön. Ja? Ich weiß, dass ich mich damals äußerst unwohl gefühlt habe. Äußerst. Aber in der Erinnerung, ja, ist egal. Also wir haben geredet über die Schule, die Lehrer. was wir machen wollen nach der Schule. Und dann sind wir wieder ins Wasser. Und dabei ist Marianne ins Rutschen gekommen, auf der Böschung. Und da habe ich sie aufgefangen. Also instinktiv jetzt, ne? Und da lagen wir uns kurz in den Armen, ja? Dazu Sonnenuntergang und Gerüche steigen aus der Erde. Und als ich merkte, was ich da tue, habe ich natürlich sofort losgelassen, ne? Und Marianne plumpst ins Wasser. Ja? Aber immerhin, ne? Gut, ist lange her. Ja. Was ich von meiner Mutter weiß, das weiß ich nicht von meiner Mutter. Ich weiß es vom Wald. Da steht nämlich eine Bank. Und nicht mittendrin, am Rand. Und dann geht es den Hang runter und unten die Häuser. Und manchmal sitzen da die Frauen aus dem Dorf. Also saßen. Jetzt haben sie ja alle böse Füße oder Knie oder sind tot. Und junge Frauen gibt's nicht mehr. Die sind in der Stadt. Ich gehöre nicht zu denen, die ständig jammern. Früher war alles besser, aber eins war besser. Die Frauen waren jünger, eindeutig. Aber ja, früher waren die Frauen jünger. Ne? Die Marianne war so jung, also so dermaßen jung, selbst die Gisela. Heute würde man das bei der Gisela nicht mehr glauben, aber es war so. Ich erinnere mich genau. Ne? Und die beiden saßen oft auf der Bank, in jung. Ne? Sommerkleider, so haben Probleme gewälzt, klar. Aber die waren ja auch noch jung. Ne? Und ich im Gebüsch mit der Flinte im Anschlag. Also das war Zufall. Ja? Beim ersten Mal. Da jagte ich einen Eber. Und der lag da im Unterholz, angeschweißt. Und ich mit der Flinte im Anschlag. Und da kamen sie plötzlich so Hand in Hand und haben sich auf die Bank gesetzt und geredet. Und wir, also das Schwein und ich, waren erstarrt. Ja? Gisela erzählte so Frauenkram vom Herbert und dass der immer wollte, dass sie, ja, habe ich vergessen. Damals war der Herbert schon mit der Marianne verlobt, das muss man dazu sagen. Ja. Ich dachte, wenn das Schwein jetzt kommt, jag ich ihm eine Kugel zwischen die Augen. Ja. Ist er nicht, also der Keiler. Er lag da wie ein Baumstamm. Marianne hat geweint, Gisela hat gelacht, so albern, macht sie heute noch. Dann sind sie aufgestanden und weitergegangen auf dem Waldweg. Der war so mit Sonnenflecken, ansonsten gebunden. Man konnte beide noch lange hören. Und wie ich wieder gucke, zum Keiler, da war der weg. Ja? Verschwunden. Davongeschlichen. Unglaublich, diese Schweine. Ja. Man muss das alles zoologisch sehen. Viele sehen ihr eigenes Leben nicht zoologisch. Oder anders gesagt, vernachlässigen diese unsere zoologischen Wurzeln. Und dann gucken die dumm. Ja. Dann deckt das Leben, sag ich mal, mehr Hoffnungen, als es erfüllt. Ja. Der Natur ist der Einzelne doch vollkommen wurscht. Wie oft hat dann später die Marianne auf der Bank gesessen und zur Gisela gesagt, ich ertrage ihn nicht mehr, er ist gemein zu den Kindern. Und Gisela hat gesagt, beiß die Zähne zusammen. Das müssen wir alle. Ja, der Natur ist das egal. Ja? Ob das einzelne Individuum mit seiner persönlichen Vermehrungssituation einverstanden ist oder sich davor ekelt. Das kann nicht Sorge der Natur sein. Das muss gemacht werden. Und mit etwas zoologischer Kenntnis wäre vielleicht auch meine Mutter dann nicht so weit in den Wald hineingelaufen. Zum Pilze sammeln und vor allem nicht in Richtung der Russenkaserne. Und dann wäre ich ihr vielleicht auch erspart geblieben. Und ich mir auch. Ja. Das ist Natur. Ja. Gut, das eine ist Natur, Zoologie. Aber dass die alte Kalluweiden damals noch nicht so alt, aber genauso alt aussehend wie heute, zu alten Schindlern, heute tot und auf eigenen Wunsch nicht auf dem Dorffriedhof begraben, sondern im Wald verstreut, dass die zu der über meine Mutter sagt, die hat's doch nicht anders gewollt, was geht die denn dorthin? Das ist nicht Natur, das ist Kultur, also keine. Und wie die alte Kalluweiden das sagen tat auf der Bank, da hatte ich im Gebüsch den Finger am Abzug, ja, und der hat gezittert, der Finger. Das kann ich Ihnen sagen. Da kann sie froh sein, die Kalluweiden, dass ich sie habe bis heute unfroh durchs Dorf hatschen lassen. Ja. Da hat sie Glück gehabt. Da hat sie mehr Glück gehabt als meine Mutter. Ja. Ja, da hätte ich auch ein anderer sein können. Einer, der die zwei bösen alten Schachteln ruckzuck abmurkste. Ruckzuck, sag ich. Ruckzuck. Ja. Ich hab den Wolf konditioniert. Also angelockt. Ich. Wir Jäger sagen angekürt. Ich war das. Das heißt, gekommen ist er von selbst. Ein einzelner Rüde, sicher auf der Suche nach einem eigenen Revier. Ich habe nur dafür gesorgt, dass er bleibt. Warum? Ja? Warum? Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Sowas wie heute, so eine Feier wie heute, ja, mit Lampions und Kassettenrekorder, Grill, Matt Eagle. Wenn wir Glück haben, hat die Inge Kassler gemacht. Ja. So eine gemeinsame Feier hat es seit Giselas 40. nicht mehr gegeben. Und das ist fast 20 Jahre her. Das war das letzte Mal, dass alle zusammen waren, außer mir. Ja. Ich war nicht eingeladen. Ja. Ich habe hier mitgefeiert, mit dem Feldstecher. Seitdem nur Vereinzelung, ne? Schweigen. Gut, neulich haben sie dem Lothar nachts seine Koniferen abgesägt, weil er nicht gestreut hatte. Das war mal wieder eine gemeinsame Aktion des Dorfes, aber sonst, nee. Der Wind weht über das Feld. Ja. Sowas wie heute und überhaupt in den letzten Tagen und Wochen. Seit Jahren nicht. Ne? Und wem haben sie das zu verdanken? Oh, dem Wolf, also mir. Zuerst hat ihn die Gisela gesehen. Der hat aber keiner geglaubt. Und dann der Kreibisch, dem auch nicht. Aber als ich Boris mit Geduld und dem regelmäßigen Heulen und dem regelmäßigen Ausbringen von Brocken, also Ködern, beigebracht habe zu antworten, also zu heulen, da ging das los. Da waren sie ganz schnell da. Bei mir. Nicht bei der Nein. Zu mir ist Herbert gekommen. Hey, sag ich, Herbert. Schön, dass du noch weißt, wo mein Haus steht. Du musst ihn schießen, hat Herbert gesagt. Noch ganz außer Atem, hä? Das geht nicht, habe ich gesagt. Wir haben jetzt Demokratie. Wir müssen erst reden. Und mit wem sollen wir reden? Wolfsmanagement, NABU, Umweltamt. Ich brauche eine Abschussgenehmigung. Ich kümmere mich, hat Herbert gesagt. Ich organisiere das. Und das hat er ja dann auch getan. Mit den bekannten Folgen. Hätte ich gleich geschossen, dann würde Herbert noch leben. Ja, das ist relativ interessant. Er ist schon draußen. Ganz nah. Ja. Manchmal kommt mich der Herbert besuchen. Also erscheint mir hier an der Tapete. Ich weiß natürlich, dass er nicht real ist. Der Wolf ist echt. Herbert, nur Vorstellung. Wahn, wenn Sie so wollen. In der Nacht nach seinem Begräbnis tauchte er das erste Mal hier auf. Saß plötzlich da. Und ich hier. Also hier sitze ich ganz oft, eigentlich immer. Das war also keine Überraschung, aber das mit dem Herbert schon. Ja, Gott sei Dank bin ich da ruhig geblieben. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich ruhig geblieben bin, als die Tapete plötzlich aussah wie der Herbert. Ja. Gut, dass du kommst, habe ich da gesagt. Gut, dass du kommst, Herbert. Ich habe nämlich Fragen. Ja. Und da bin ich stolz drauf, dass ich da so vernünftig auf meinen Wahn reagiert habe. Ja. Weil, wie soll ich das erklären? Also, wir Homo sapiens haben ja Fantasie. Ja. Tiere haben Instinkte, wir haben Fantasie. Und die dient dazu, Lücken zu schließen. Lücken in der Realität. Ja. Also Herbert tauchte auf, weil ich so viele Fragen habe, so viele Lücken. Und einige sind dabei, die kann mir nur der Herbert beantworten. Und deshalb hat mir meine Fantasien den Tapeten-Herbert geschickt. Also das Blöde ist nur, meine Fantasie hat vergessen, auch Herberts Antworten mitzuschicken. Denn als ich ihn fragte, Herbert, wir waren mal Freunde, haben im Sandkasten gemeinsam Würmer ausgegraben und Knoten reingemacht. Herbert, sag bitte, warum ist denn das alles so geworden, wie es geworden ist? Wir hatten doch, also, wir wollten doch, mich musst du nicht fragen, hat er geantwortet, ich bin tot. Naja, na. Bloß, dann nützt Ihnen natürlich der schönste Wahn nichts, dann hätte ich mir auch ein Foto von Herbert an die Wand hängen können. Ne? Da war ich schon sehr enttäuscht von meiner Fantasie. Da war ich so verbittert, dass ich zum Herbert gesagt habe, also wenn du tot bist, woher weißt du dann, dass du tot bist? Tote wissen nämlich nichts von ihrem Tod, deshalb sind sie ja tot, ja? Und da war er beleidigt und ist verschwunden. Ja, und ich war wieder alleine. Ja. Ja. Was ist denn los? Oder Dietmar? Nee, jetzt nicht. Nein, nicht jetzt. Das halbe Dorf sitzt jetzt vor Tauber Heikes Matt Igel und dem Kassler von der Inge und wartet mit offenen Zahn auf den Schuss. Ihr wartet und wehe, einer beißt irgendwo rein. Ich sehe euch, ja. Und wehe, es ruft hier nochmal irgendwer an. Ne? Weil es geht nämlich darum, Boris eine Atmosphäre von Normalität zu bieten, vorzuspielen, ja. Und Boris wird es nicht normal finden, wenn hier ständig das ganze Dorf anruft. Da wird er misstrauisch. Würde ich ja auch, ja. Ja, man darf allerdings auch nicht zu vorsichtig sein, weil auch das Verwischen von Spuren hinterlässt Spuren. Ja? Erst dem Herbert seine nachträglichen Eintragungen in den Bilanzen der LWG haben wir vorgebracht, dass die Bilanzen schon vorher gefälscht waren. Da hat er dann gesagt, das habe er nur getan, um die Anteile der Einzelnen wieder auf ihren richtigen Wert zu bringen. Ja, und dann haben die Dörfler gedacht, der Herbert ist eine ehrliche Haut, weil der bescheißt für uns und haben das Land in seine Agrar GmbH gegeben. Ja, und deshalb fuhr der Herbert Phaeton und die anderen fahren Opel, ja? Bis auf Sigi, der fährt Skoda, gerne auch mal in den Graben. Ja? Und als die EU 92 die Förderung nach Fläche statt nach Produkt beschlossen hat, da kommt der Herbert inzwischen dicke beim Bauernverband, der eigentlich ein Anti-Bauernverband ist, vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Ja? Und Marianne hat sich so geschämt, dass sie ein halbes Jahr nicht mehr vor die Tür gegangen ist. So geht das hier bei uns auf dem Land. Ne? Wenn man die Dinge von damals mit dem Wissen von heute betrachtet, sie hätte mich doch nie genommen. Das mit dem Bleistift war doch Kinder. Wir waren Kinder. Man kann doch sein Leben nicht auf einen Bleistift aufbauen. Und eins ist doch klar, ja? Die hätten das nicht zugelassen. Marianne, komm, werde wach, ja? Das Dorf hätte es nicht zugelassen, dass du zusammen mit dem vom Dorfrand, dem Sohn von der, die aus dem Sonstwo kam, ja, von der, die mit einem Pilzkorb in der Hand in den Wald hinein und mit einem Kind im Bauch aus dem Wald heraus, ja, das hätten die nicht zugelassen. Nee. Und eins noch, Marianne, dein Leben mit dem Herbert, ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab's gesehen, ne? Mit dem Feldstecher. Ich habe gesehen, wie du die Windeln aufgehängt hast, wie ihr das Auto gepackt habt für den Urlaub, wie der Herbert wie ein Besessener angebaut hat und angebaut und den Hof betoniert, Flucht in die Arbeit. Ja. Wie der eine Junge das Haus verließ, dann der andere, der Klaus. Und du hast deine Frisur geändert. Hat mir nicht gefallen. Habe ich alles gesehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja? Du hast ja gesagt, als der Herbert dich gefragt hat. Du hast ja nicht Nein gesagt, ne? Nee, wie jetzt? Was heißt hier fallen gelassen? Marianne, das ist nicht wahr. Marianne, nee, so ist es nicht gewesen. Die Tatsachen sprechen eine klare Sprache. Du bist gerutscht. Ich hab dich aufgefangen. Wir waren jung, Mensch. Dann, als ich dachte, du hast wieder Halt unter den Füßen, hab ich losgelassen und bist wieder gerutscht, ne? So wie du später in die Ehe mit dem Herbert gerutscht bist. Und ja, hast dich erschrocken. Und ich mich auch. Und das war aber kein Grund, dann plötzlich weinend aus dem Wasser zu rennen und nackt durch den Wald davon zu laufen. Das war ein klarer Fall von weiblicher Überreaktion. Ich wünschte, Herbert wäre noch am Leben. Ich schieße den Wolf, lade ihn mir auf die Schulter und gehe durchs Dorf. Alle sehen mich. Reinhard, Bullus, Inge, Gisela, die Kalle Weid, Lutze, Breschke, die faule Sau, Sigi. Und ich werfe Herbert den toten Wolf vor die Füße und sage, ja, Herbert, für dich. Und Herbert hätte zu mir aufschauen und dann frage ich ihn, Herbert, warum hat deine Agrar GmbH dem Willi nicht das bisschen Miete erlassen für seine Kneipe, Willis Eck? Als du noch der LBG-Chef warst, ging's doch auch, ja? Und als Simone nicht ein noch aus musste, weil sie den Konsum übernommen hatte und ihr Transporter die Grätsche machte. Hast du da geholfen? Hä? Hast du nicht? Ja? Und als du noch der LPG-Chef warst, kamst du ständig an, wolltest was, hast gesagt, wir müssen zusammenhalten. Und 90 bist du in der Nacht gekommen und hast rote Sau an meine Schuppenwand geschrieben. Warum, Herbert? Hä? Warum? Warum, Herbert? Komm, sag's mir. Antworte. Du sollst mir antworten. Boris hat Hunger. Er fragt mich, warum ich ihm heute noch nichts rausgelegt habe. Ohne mich wäre er vermutlich schon tot. Ja. Verhungert. Ein Einzelgänger. Aus irgendeinem Grund lebt er ohne Rudel. Ohne Rudel erfolgreich zu jagen ist schwer. Ja. Marianne ist im März 60 geworden. Sollen wir das? Nee, wie soll denn das gehen? Die Tongrube liegt noch unverändert da. Wasser, der Wald spiegelt sich, kleine Fische. Ist wie gestern, aber wir, also... Wir... Marianne, was willst du denn mit dem 60 Jahre alten, fetten, traurigen Mann? Willst du dir den in dieselbe Sofa-Ecke setzen, in der 36 Jahre lang der Herbert gesessen hat? Willst du das? Ja? Oder wir machen es anders, ja? Ich nehme die AK-47, halte sie mir an den Kopf und drücke ab. Und das Dorf hört den Schuss und fängt an zu feiern. Und irgendwann kommt einer gucken, findet mich und alle kapieren, was los ist. Und alle sind beschämt. Nur der Kassettenrekorder dudelt weiter. Und genau darum habe ich ja auch die AK-47 genommen. Und nicht mein Gewehr. Er wird bald aus der Deckung kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber es muss sein. Ja. Ich habe sie damals tatsächlich fallen lassen. In die Tongrube, meine ich. Sie rutschte, ich fing sie und kaum lag sie in meinen Armen. Oh, da ist er. Er kommt aus dem Wald. Er wittert. Ja, habe ich sie fallen lassen. Er schaut mich an. Er schaut mir direkt in die Augen. Gut, Boris, gut. Bring mir es zu Ende. Dieter und der Wolf. Hörspiel von Holger Böhme. Es spielte Jörg Schüttauf. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Tobias Morgenstern. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Holger König, Regieassistenz Thekla Harre. Regie Gabriele Bigott. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019. Dieter und der Wolf nach dem gleichnamigen Theaterstück von Holger Böhme steht für ein Jahr auf unserer Internetseite oder in den beiden Apps SWR 2 und ARD Audiothek zum Download bereit. Nächsten Sonntag hören Sie hier in SWR 2 um 18.20 Uhr ein paar Dinge, die ich loswerden wollte, von Dirk Lauke.